Упражнение 23. Страница 204. W. Unweit des Chemiebetriebs. Den ganzen Tag. Praktischer Arzt. Während der Sprechstunde. Wegen der Kopfschmerzen. Gute Besserung. Auf Wiedersehen.